Das Ergebnis fällt deutlich aus. Bei einer einwöchigen Stichprobe von rund 5000 Unternehmern und Freiberuflern wurden die Steuerfahnder etwa bei jedem vierten fündig. Dabei gehen die Betrüger äußerst kreativ vor und ziehen sich durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten. Sehr beliebt sind zum Beispiel sogenannte Scheinregistrierkassen. Der Kunde bekommt zwar eine Quittung, aber der Verkauf wurde gar nicht wirklich, sondern nur zum Schein verbucht. So wie bei einem beliebten Touristenziel auf Kreta. Dort verkauften Staatsangestellte des griechischen Kultusministeriums Andenken und Duplikate an Touristen und registrierten die Verkäufe nur zum Schein und steckten sich den Gewinn in die eigene Tasche, wie mehrere griechische Medien berichten. Wirklich angemeldet wurden hier und anderswo dann immer nur kleine Verkäufe. Einmal wurde es bei den Kontrollen für die Steuerfahnder sogar richtig brenzlig. Als sie bei einer Feier auf der Insel Rhodos verschiedene Kleinverkäufer inspizieren wollten, wurden sie von den Einwohnern regelrecht verjagt. Die Polizei musste ihnen zu Hilfe kommen, heißt es in dem jetzt vorgelegten Finanzbericht. Auch ein Rentner ging den Fahndern bei den Kontrollen ins Netz. Er hatte Land im Wert von 1,8 Millionen Euro verkauft und nicht deklariert. Eine Antwort schuldig blieb den Finanzbeamten auch ein Arbeitsloser. Er konnte einfach nicht glaubhaft erklären, wie er im vergangenen Jahr 937 Millionen Euro auf sein Konto einzahlen konnte. Auch ein Taxifahrer soll mehr als 5 Millionen Euro nicht vorschriftsmäßig gemeldet haben, so der Bericht der Steuerfahnder. Das abschließende Fazit eines hohen Finanzbeamten nach der einwöchigen Kontrolle verwundert kaum. Die Steuerhinterziehung in Griechenland blüht weiter, sagte er.